On weil wegen der Zeitumstellung vielleicht kommen ein paar Menschen rein und starten wir wieder in den nächsten paar Minuten. Ja, ich freue mich mit euch wieder zu sein. Jedes Mal, als ich nach Schneeferdingen fahre, kommt die Sonne raus. So, nicht an mir, sondern dass ich mit euch, weil ich bin jeden Tag in Hamburg, gibt es keine Sonne. Das liegt nicht mit mir. Ich wollte heute ein bisschen über eine Geschichte. Es ist, was da drin ist, ist so prägnant mit Bedeutung. Und manchmal lesen wir diese Geschichte und lesen wir die erste Geschichte, wie Jesus mit Nikodemus gesprochen hat. Und dann gehen wir direkt zum Johannes 3,16, vielleicht der bekannteste Vers der Welt. Aber mittendrin hat Jesus etwas gesagt, das zum Alten Testament gehört und ein großes Bild für uns gibt von seinem Opfer, von was er für uns gemacht hat. Und es ist lustig, ich weiß, als Männer, manchmal ist das schwer, so einfache Dinge zu sehen. Ich könnte so stundenlang durch meine Wohnung gehen und meine Jacke suchen. Und irgendwann gebe ich auf und sage, Karen, wo ist meine Jacke? Und sie geht direkt dazu und sagt, hier ist deine Jacke. Ob das ein Männerproblem ist oder was, aber es könnte auch, ich habe gerade erfahren, die war nicht, wo ich die gelegt habe. Sie hat die so irgendwo anders gemacht und deswegen wusste sie schon, wo die war und ich nicht. Aber das ist nicht so mit diesem Text. Was da drin ist, ist es einfach, dass wir durchlesen und dann sagen, okay. Und gehen wir weiter zum bekanntesten Vers. Aber ihr kennt die Geschichte mit Jesus und Nikodemus, oder? Nikodemus war ein Pharisäer, war ein Oberster von den Juden. Und er ist zum Jesus in der Nacht gekommen. Und das ist auch ein bisschen, er wusste als Pharisäer, dass die anderen was gegen Jesus hatten. Und deswegen wollte er das nicht so bekannt machen, dass er mit Jesus redete. So ist in der Nacht zu Jesus gekommen. Und er hat Jesus Rabbi genannt. Und das ist auch interessant, weil Jesus Wunder getan hat. Sagte Nikodemus, ich kann von was du gemacht hast, kann ich sehen, dass du ein guter Lehrer bist. Und ich frage mich mal, warum könnte nicht sehen, dass er Gott ist? Einfach guter Lehrer und guter Lehrer machen Wunder. Das habe ich auch so nicht so oft erfahren. Aber dass diese Zeichen nur zu Lehrer, aber mit Nikodemus war das Höchste, was man so machen könnte. Es gibt nichts höher. Und außer von dieser Bewegung haben wir die moderne Rabbis. Die sind die Lehrer von den Pharisäern. Und dann haben sie so getrennt und zwei verschiedene Richtungen gegangen. Aber die waren zusammen in der Zeit und was sie wollten, was sie machen wollten, die waren die moderne praktische Anwender der Schrift. Die haben das Alte Testament genommen und mit den Menschen gesagt, ihr habt das gelesen, aber es bedeutet für uns heute das und wir müssen das, das und das und das machen deswegen. Und so, dass Nikodemus diese Zeichen gesehen hat, weil er so ausgebildet war als Lehrer, Schriftlehrer, hat nicht gesehen, was Jesus war. Und dann hat er eine Frage gestellt, was ganz, ganz lustig ist. Die Frage, was Nikodemus gestellt hat, das war keine Frage. Er sagte einfach, ich sehe, dass Gott mit dir ist. Und Jesus sagte ihm, wahrlich, wahrlich sage ich dir, man muss neugeboren werden, das Königreich zu sehen. Und dann haben sie ein Gespräch gehabt über, wie kann ein Mensch zweimal geboren werden. Und Nikodemus hat gar nicht verstanden. Es war so über seinen Kopf, dass er es so. Und er hat eine Frage gestellt und Jesus hat ein bisschen mehr so gesprochen. Und dann sagte er, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? So, das ist Vers 12 von Johannes 3. Wie können wir verstehen, was er sagte, ohne den Heiligen Geist? Es ist nicht möglich. Aber er geht weiter und macht einen Übergang zu was ganz, ganz tief ist. Und daran wollen wir heute ein bisschen gucken. Wenn ihr Bibeln dabei habt, ist das praktisch, die auszunehmen, aufzumachen und mitzulesen. Ich weiß, dass es elektronisch, ich bin seit fast 30 Jahren bin ich Pastor. Und das erste Mal, als ich als Pastor angestellt war, war ich 18. Und als Jugendpastor. Und vorher war das so, dass ein Pastor könnte das hören und weiß, dass alle mitlesen. Und jetzt mit E-Bibeln und so weiter kann man es nicht hören und bin nicht sicher, ob ihr einschläft oder ja, also Johannes Kapitel 3, Vers 13 bis 16. Diese Verse wollen wir dort starten. Und niemand ist hin aufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann kommt der bekannteste Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und daran gucken wir und sagen, ja, er ist für uns gekommen, dass wir die Gelegenheit haben, neugeboren zu werden. Aber er hat sowas in Vers 14 und 15 gesagt. Übrigens, vielleicht haben viele verschiedene Übersetzungen hier statt dem Sohn des Menschen da, Sohn Gottes da. Und das ist anders auf Griechisch. Und ich weiß nicht, warum so viele deutsche Übersetzungen haben das Sohn Gottes da, statt Sohn des Menschen oder Menschensohn, haben verschiedene. Wenn Jesus redet mit den Juden, benutzt er den Namen, dass die mit dem Messias verbunden haben. Und mit er mit Griechischen gesprochen hat. Und Johannes, die meisten Stellen in Johannes, unterhaltet er mit Griechischen, mit Menschen aus dem Rom-Reich und so. Es kann sein, dass vielleicht war das so übersetzt, aber Jesus benutzt hier einen bestimmten Namen, das Nikodemus erkennen sollte als der Messias. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagte, der Messias stirbt für euch. Also, aber was mir interessant ist, ist, dass er sagte, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dann müssen wir noch eine Geschichte sehen. So gehen wir in 4. Mose, Kapitel 21. Und lesen wir da, Kapitel 21, Vers 4 bis Vers 9. Und es steht da, da zogen sie zum Berg Hor weg, auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten hier aufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. und unsere Seele hat keinen Echo vor diesen elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Habt ihr irgendwann diese Geschichte vorher gelesen oder gehört? Macht das Sinn? Die Volk haben gefragt, Herr, mach die Schlangen weg. Er sagte, nein, die Schlangen bleiben. Ich gebe euch eine Lösung. Und wir lesen in dieser Geschichte ein paar Dinge, die so mehr interessant sind. Die Schlangen waren so wie ein Fluch. Die Menschen haben was gegen Gott gemacht und so er hat die Schlangen gesandt und viele sind davon gestorben. Wir müssen aufpassen. Wir leben jetzt in einer Kultur, wo Menschen sagen, Sünde ist nicht so schlimm. Sünde ist okay. Jeder soll machen, was er oder sie will. Manche sagen, die meisten sagen, es gibt keinen Gott. Ich bin Gott. Ich mache, was ich will. Ich sterbe und dann ist alles vorbei. So, warum soll ich nicht in diesem Leben meine Zeit richtig genießen? Und in so einer Kultur ist es einfach zu sagen, Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge, die sind nicht so wichtig. Die große Sünde, ich tote niemand. Ich weiß nicht, was größer als jemand Toten ist, aber die kleinen Sünden, sagen wir, ja, oder wenn wir gegeneinander reden oder was, so Probleme miteinander haben, ist das immer noch, wenn wir das nicht richtig machen, ist das Sünde. Und Gott hat uns hier ein Bild gegeben, dass Sünde gefährlich ist und er gibt uns Gelegenheiten, uns zu bekehren. Aber mit Nikodemus und dieser Geschichte, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Ähnlichkeiten hier? Die Schlange auf dem Feldzeichen war nicht so was, dass Menschen das sehen könnte und dann von dem Zorn so gerettet. Sie waren nicht präventativ. Die waren eine Lösung, die waren eine Heilung nach der Sünde. Gebissen, Zorn erfahren, guck zur Schlange, bleib am Leben. So, Jesus hat mit Nikodemus so gestartet, Nikodemus, man muss neugeboren werden. Er hat das nicht verstanden. Und dann sagte Jesus, es gibt noch ein Stück, das ich machen muss. Nikodemus, deine Aufgabe ist, neugeboren zu werden, aber ich muss etwas für euch tragen. So, diese Schlangen in der Wüste waren ein Zeichen von dem Zorn Gottes. Er war Wut und sein Zorn war stark, war krass. Und die Menschen haben das sofort bemerkt. Oh, wir haben was Schlimmes gemacht. Guck mal, diese Schlangen bissen Menschen und die sterben. Wir haben gegen Gott und gegen Mose gesündet. Aber was Jesus meinte und wie er so oftmals vergleicht Jesus selbst mit Dingen, zum Beispiel mit der Frau am Brunnen Jakob. Er sagte, ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin Alpha. Ich bin Omega. Ich bin Anfang. Ich bin Ende. Diese Dinge sagen wir, oh, das ist cool. Aber ich bin wie eine Schlange. Das klingt nicht so schön. Übrigens hasse ich Schlangen. In Texas ist das, es ist nicht so, es ist manchmal normal, ins Haus zu kommen und eine Schlange zu finden, die 2 Meter lang ist. Oder wenn man so wandern geht und ein kleines Meer findet und sieht, dass etwas ins Wasser rollt. Und die sind, was wir nennen, Water Moccasins. Und es gibt, wenn sie einander finden, sie nesten miteinander und machen einen großen Ball. Und da drin könnte 150, 200 von dieser giftigen Schlange. Und wenn man das sieht, sagt man, oh, das ist cool. Aber die sind auch aggressiv und einfach genervt. Und wenn sie Menschen sehen, sagen, oh, guck mal, Lunch. Und die gehen dorthin. Und das ist normal in Texas. Ich habe 2 Schlangen in meinem Haus getötet. Die waren ganz groß. Einer war nicht 2 Meter groß, es war nur vielleicht 1,5. Aber der andere war ein bisschen länger als 2 Meter. So, ich habe keine Angst vor Schlangen. Wovor ich Angst habe, sind Spinnen. Die sind so klein und können so in den Schuhen oder im Bett. Jesus hat oftmals sich selbst verglichen mit Dingen, die schön sind oder ewig sind oder dass wir besser verstehen seine Rolle, seine Identität. Und wir wollen, ich möchte sagen, dass vielleicht hat er das nicht gemeint, dass er wie eine Schlange ist. Aber wenn wir daran gucken und sehen, die Schlangen, die waren der Fluch selbst. Und wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus, als er am Kreuz war, hat Gott seinen Zorn an ihm gelegt. Dass er zum Fluch selbst geworden ist. Und so die Ähnlichkeiten zwischen diesen Geschichten. Jesus ist die Rettung, aber diese Rettung für uns zu erfahren, war er auch das Opfer. Und als er Opfer war, ist er zum Fluch geworden und hat den Sohn Gottes selbst für uns genommen. Und die sind die 2 Teile, was wir erfahren müssen. Wir müssen neugeboren werden. Wir müssen sagen, Jesus, ich verstehe, dass du mir ein neues Leben gibst und du willst mein Herr sein und ich folge dir nach. Aber wenn das der einzige Teil wäre, dann müssen wir irgendwann den Sohn Gottes auch tragen. Es ist nicht genug, die Arbeit war nicht fertig, sollte Nikodemus sagen, neugeboren, ich verstehe, ich folge dir nach. Musste Jesus trotzdem danach sterben, weil jemand musste den Zorn nehmen. Ein Opfer sollte gemacht werden. Und was ganz, ganz cool ist, ich spare das bis zum Ende, das ist cool. Also, es gibt hier für mich in der Geschichte mit Nikodemus und durch die Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten mit dieser Geschichte im Alten Testament, sind 5 wichtige Dinge. Wir bleiben nicht so lang dran, weil ich wollte nur 25 Minuten predigen. Wollte? Nein, das ist nicht richtig. Ich würde gerne eine Stunde. Ist das okay? Ich habe Nein gehört. Nein! Danke. Danke. Let's pray. I'm just kidding. Mit Nikodemus hat Jesus schon, ich habe es schon gesagt, Jesus hat sich selbst identifiziert als der Menschensohn. Der Sohn des Menschen. Das ist in Vers 13. Und später in Johannes, in zwei anderen Stellen, sagte Jesus selbst, dass er der Menschensohn ist. Er hat das nicht mit Nikodemus gesagt. Er sagte nur, dass der Menschensohn sterben muss. Muss erhöht werden. Aber er sagte in Johannes 9, 35 bis 37, Jesus hörte, dass sie den Geheilten, sie sind die Pharisäer, den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Wieder eine Erfahrung mit den Pharisäern und mit Juden. Hat er Menschensohn benutzt. Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Und Jesus sagte, du siehst ihn vor dir. Er ist der, der mit dir redet. Ich bin der Menschensohn. Es ist einfach zu verpassen. Jesus nannte sich selbst als Messias. Es gibt Sekten in Deutschland, sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Eine, die gerne Türen klopfen, glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber ist selbst nicht Gott. Ist einfach der Sohn von einer Beziehung mit Maria und Gott. Das glauben sie. Und wenn die uns sagen, wir haben denselben Gott, müssen wir verstehen, Jesus sagte, ich bin Gott. Ich bin der Messias. Ich bin der, der euch rettet. Und wenn sie sagen, na, Jesus ist kein Gott, dann haben wir nicht denselben Gott. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Und auch, dass wir Jesus als Messias erkennen. Das zweite Ding. Jesus ist die Rettung. Es ist nicht, dass Jesus die Rettung bringt. Er ist die Rettung. Er sagte in Johannes 8, 28, deshalb sagte er zu ihnen, dann wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin, und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Jesus selbst ist unsere Rettung. Und in der Geschichte vom Alten Testament, die Juden haben Gott gefragt, bitte Herr, die Schlangen wegmachen. Er sagte, nein, die sind jetzt ein Zeichen der Rettung. Und eine Schlange wurde auf dem Feldzeichen erhöht und die Menschen müssen die sehen. Und das ist genauso, was sie denken. Die Juden haben es verpasst. Die Losung, die Rettung war einfach da zu sehen. Jesus selbst ist die Rettung. Und sie haben es verpasst. Einfach nicht gesehen. Und wie die Schlangen der Flucht waren, und das ist der dritte Punkt, wie sie der Flug waren, ist Jesus zum Flug geworden. Paulus hat geschrieben in 2. Korintherbrief 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Galaterbrief, Christus hat uns losgekauft von dem Flug des Gesetzes. Indem er ein Flug wurde, unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verfluchtet ist jeder, der am Holz hängt. Vielleicht dort sollen wir einfach mehr nachdenken. Wir vergessen manchmal, was das bedeutet. Wir sagen, ja, cool. Okay, vielleicht nicht cool. Ja, awesome. Ja, großartig. Ja, am besten. Jesus ist für mich gestorben, aber vergessen wir manchmal, was das bedeutet? Er ist nicht nur gestorben. Am Kreuz ist Sünde geworden, ist Fluch geworden. Und wenn der keine Sünde wusste, der keine Sünde erfahren hat, der nie gesündigt hat, zur Sünde geworden ist, wie schwer ist das? Wie krass! Und in dem Moment, dieser Abstand zwischen dem Fluch und Gott, für uns, wir müssen neu geboren werden, aber wir sollen nie vergessen, dass Jesus unsere Erlösung ist. Ich bin nicht gerettet durch eine Entscheidung, dass ich irgendwann in meiner Vergangenheit gemacht habe. Ich bin gerettet durch Jesus und was am Kreuz für mich getragen hat. Und das als ein Zeichen der Liebe Gottes. Und vielleicht habe ich schon erzählt, Karen und ich, wir haben zwei Kinder, die sind Teenagers und schlafen heute. Unsere Tochter hat eine Orchesterreise und das ist für Teenage Mädchen, die essen nicht richtig. Und das waren nur 3 Tage. Und Bad Segeberg. Wenn ich 3 Tage in Bad Segeberg hätte, wäre das cool. Aber es ist nach Hause und hat Basketballspiel gestern und so. Aber bevor die 2 Kinder geboren waren, haben wir auch 2 Kinder verloren. Und wir dachten, dass Jeremiah, unser Sohn, auch so, dass etwas schiefgelaufen ist und dass würde nicht überleben. Und wir haben den Arzt an einem Freitagnachmittag angerufen und sagte, hey, es ist wieder los wie die ersten 2. Er sagte, ich kann nichts am Freitag für euch tun. Komm rein am Montag und sagen wir, was los ist. Oder sehen wir. So, das Wochenende war ganz anstrengend. Wir dachten, dass wir noch das 3. Kind verloren haben. Und, also Montagmorgen sind wir dorthin gefahren und der Arzt hat dem, ich weiß nicht, was das Ding bedeutet, Sonogramm auf Englisch. Er sagte, oh, guck mal, sein Herz schlägt, lebt. Aber du musst aufpassen. Und Karen hat 27 Wochen im Bett geblieben, dass Jeremiah so richtig durchkommt. Und am Abend, als geboren war, es war schwer. Ist ein bisschen früh gekommen und die haben Medikament gegeben, Schmerzmittel und andere Dinge für Blutdruck. Gleich nach dem Geburt ist Karen eingeschlafen von Medikament und so. Jeremiah war 10 Minuten alt. Es war fast Mitternacht. Und im Zimmer gab es einen Sessel in der Ecke und die Krankenschwester hat ihn zu mir gebracht und sagte, dein Sohn. Und ich habe ihn genommen und in dem Moment verstanden, ein bisschen, was es bedeutet, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Ich wollte immer die erste Person sein, das Evangelium mit meinen Kindern. So, in dem Moment habe ich Jeremiah erzählt, was das bedeutet, was Jesus für mich gemacht hat. War 10 Minuten alt. Ich weiß, dass das nicht verstanden hat. Aber in dem Moment habe ich das erste Mal in meinem Leben richtig verstanden, was das bedeutet, dass Gott seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Nicht nur gegeben, nicht nur gestorben ist er. Ist zum Flucht geworden. Für uns sowas zu tragen. Ich würde gerne mein Leben für meine Kinder, für meine Frau und für manche von euch vielleicht geben. Hoffentlich für jeden. Aber wenn ich daran denke, dass ich meinen Sohn gebe, dass sowas da unten leiden muss, für Menschen, die es nie verdienen könnten. und dass es je schlimmer wird, dass während des Leidens sollte er zum Fluch gemacht werden. Und Sünde könnte ich es nicht tun. Aber so groß ist seine Liebe für uns. So als Jesus mit Nikodemus redet und sagte, weil Gott die Welt so liebt, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben. Sagt er in die zwei Verse vor, der Sohn soll leiden. Als Fluch, als Sünde, wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, musste ich erhöht werden. Genauso wie diese Schlange, der Fluch des Sohnes. Wir freuen uns wirklich, wenn wir Johannes 3,16 lesen, aber verstehen wir den Grund, dass Jesus das sagen könnte? Ich glaube, dass wir manchmal vergessen. Jesus gibt uns ewiges Leben durch sein Opfer. Er nimmt den Zorn für uns. Und was der fünfte Punkt. Es gibt nur einen Weg, diese Rettung zu erfahren, diese Rettung zu haben. Und es ist ganz einfach. Wie die Juden in der Wüste. Wenn einer gebissen ist, geh nach vorne und guck an das Feldzeichen. Es gibt ein Zeichen da, von der Rettung. Und wenn man so guckt, blieb er im Leben. Das ist heute immer noch das Gleiche. Es gibt ein Opfer, der da am Kreuz für uns hängt, aber ist nicht mehr da. Und wenn wir Sünde erfahren, wenn wir sowas schlecht machen, oder die Kleinigkeiten, ein bisschen hier lügen. Ja, das ist okay, hat mir nichts getan. Ist das die Wahrheit oder nicht? Wenn es keine Wahrheit ist, dann müssen wir daran denken. Jesus ist dafür gelitten, gestorben, dass wir frei von solcher Sünde sein können. Unsere Losung ist nicht so praktisch anzudenken oder nachdenken, was kann ich, wie kann ich diese Losung so lösen, was kann ich machen. Unsere Aufgabe ist einfach an Jesus zu gucken. Jeden Tag, jedes Mal, jedes Problem. Egal, ich kann es nicht vorstellen. Gott, es wäre besser, wenn du einfach die Schlangen weggemacht hättest. Dann hat niemand Probleme. Aber sagte, nein, ich kenne einen besseren Weg. Wir müssen ihm vertrauen. Das, was er macht, ist der einzige Weg, die einzige Lösung und war, egal wie wir es sehen oder wie wir es verstehen, das Beste. Und wenn seiner Weg das Beste ist, bleibt es immer noch für uns treu, die Wahrheit. Statt positiv denken, statt Oprah angucken, statt coole Bücher lesen, es gibt nichts Falsches mit Bücher lesen. Oprah gibt es viel, das los ist. Wir versuchen unsere Sünde verschiedene Arten und verschiedene Weisen klarzukommen. Und er sagte, hör auf, guck mich an, guck mich in den Augen. Ich bin die Lösung. Gemeinde, dreht den Kopf wieder an Jesus. Egal wie groß oder wie klein was passiert ist, brauchen wir ihn. Ohne ihn, ohne dass wir an ihn gucken, sterben wir. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Bleibt das treu nach der Rettung? Oder sagen wir, jetzt, weil ich gerettet bin, weil das andere Haupt von dem Vers sagte, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Durch Jesus Christus, unser Herr, wir bekommen das Leben durch Jesus. Und dann manchmal denken wir, ich habe das Leben, Sünde kostet nichts. Das ist falsch. Sünde bringt Tod. Seine Volk waren schon seine Volk. Und sie haben gesündigt und die Schlangen waren los. Die waren los, obwohl sie schon seine Volk waren. Mach die Augen. Dreht dein Leben wieder zum Kreuz. Zum Zeichen. Am Feldzeichen. Der für uns geopfert war. Egal was passiert, das ist die Lösung. Lass uns beten. Ja, Herr, wie groß das Geschenk ist, können wir nicht verstehen. Wir können versuchen und vielleicht können wir jeden Tag ein bisschen mehr verstehen. Aber ich warte nicht lange für den Tag, wenn wir stehen zusammen, wenn ich es richtig verstehen kann. Aber bis dann, Herr. Hilf mir, hilf uns jeden Tag, einen Schritt weiter zu kommen. Nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Macht, sondern dass wir mit jedem Schritt uns neu orientieren an dich, an dein Opfer, an deine große, unglaubliche, unfassbare Liebe. Herr, ich glaube, dass die meisten hier neugeboren sind. Was fehlt manchmal, ich weiß, in meinem Leben, ich vergesse, was du bezahlt hast, was das gekostet hat. So hilf mir heute. Hilf meine Geschwistern heute. Nie zu vergessen, was du bezahlt hast und was das bedeutet, dass der Sohn, der Menschensohn, muss erholt werden. Danke, danke, was du gemacht hast, dass du das angenommen hast und für uns getragen hast. Hilf uns, Herr, hilf uns. Wir beten im mächtigen Namen Jesu. Amen.